Ich nenne mich Erfolg. Dann habe ich immer Erfolg in meinem Leben. Ich nenne mich Erfolg. Dann habe ich immer Erfolg in meinem Leben. Ich nenne mich Erfolg. Dann habe ich immer Erfolg in meinem Leben. Ich habe jetzt immer Erfolg. Unter Freunden in der Kneipe. Ich habe jetzt Erfolg. Beim Familientreffen. Ich habe jetzt Erfolg. Im sozialen Netzwerk. Ich habe jetzt Erfolg. Beim Verlassenwerden. Ich habe Erfolg. Vor leeren Hallen. Ich habe Erfolg. Vor roten Zahlen. Ich habe Erfolg. Selbst nach dem goldenen Schuss. Er hatte Erfolg. Bitte. Alle reden von der Krise. Ich rede von Erfolg. Alle reden von Selbstausbeutung. Ich rede von Erfolg. Alle reden von Nord-Süd-Gefälle. Ich gefall mir mit Erfolg. Alle werfen sich von der Klippe. Ich schwimme in Erfolg. Alle fliehen in den Suff. Meine Droge heißt Erfolg. Alle reden von Armutsschere. Ich schäme mich nur um Erfolg. Alle haben Zukunftsängste. Ich habe Erfolg. Beim Sitzen bleiben. Ich hab jetzt Erfolg. Im Jobcenter. Ich hab jetzt Erfolg. Beim Scheidungsanwalt. Ich hab jetzt Erfolg. Beim Insolvenzverwalter. Ich habe Erfolg. Mit dem Gesicht in der Kotze. Ich habe Erfolg. In der Ruine meines Körpers. Ich habe Erfolg. Vor den Trümmern meines Lebens. Gib mich auf. Wirf dich nicht von der Klippe. Bitte, gib nicht auf. Wirf dich nicht von der Klippe. Wirf dich nicht von der Klippe. Wirf dich nicht von der Klippe. wirf dich nicht von der Klippe.